Ja, ein kleiner Mikrofontest. Die Leute fragen sich ja immer, was das hier vorne immer soll. Und ich habe da ja auch schon mal die Kritik bekommen, dass ich hier irgendwie versuchen würde, lustig zu sein. Na, eigentlich bin ich hier gar nicht lustig. Das ist eigentlich nur der Mikrofontest. Das ist nur dazu da, auszupegeln, ja, wie laut ich reden kann und ob das Mikrofon überhaupt funktioniert, ob dieser kleine rote Balken in Audacity überhaupt sich irgendwie bewegt. Und wenn ich jetzt so mache, dann kann man das sehen, dann sieht man da den Ausschlag. Ich mag, dass man den Ausschlag sieht. Sollten bloß halt keine Pickel sein. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Sendung mit dem Nerd. Ich bin der Nerd, ich bin Steffen, hi. Ich habe eine auf den ersten Blick gar nicht so voll wirkende Sendung, aber naja, am Ende gibt's ein dickes Thema, was, glaube ich, die allermeiste Zeit, wahrscheinlich die zweite Hälfte der Sendung einnehmen wird. Wir gucken mal, wie lange das dauert. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe gleich erstmal ein bisschen Hausmeisterei vorneweg. Das kann ich eigentlich mal eben sofort weglabern. Nämlich ist das Hörspiel erschienen, was ich jetzt schon zweimal angekündigt habe. Das ist jetzt am 1. Juni tatsächlich erschienen. Könnt ihr euch runterladen unter www.geschichtenkapsel.de und die Geschichte heißt Eiskalt. Ist ein Hörspiel oder eine kleine Kurzgeschichte, geht ungefähr 8 Minuten und da geht's um schon auch um Superhelden und um Reality-TV, so ein bisschen auch parodistisch oder satirisch auf so Geschichten eben gedacht. Also wenn ihr das noch nicht gehört haben solltet, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch mal die Geschichtenkapsel abonniert. Das ist ein ganz tolles Projekt. Ich bin sehr stolz, Ihnen die erste öffentliche Lesung des Bestseller-Autoren Simon Knöterich präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Keine Lust auf hohles Gequake? Unterhaltsame Hörgeschichten und Gedichte gibt's in der Geschichtenkapsel. Kostenlos unter geschichtenkapsel.de. Themenliste ist eigentlich relativ überschaubar. Ich habe die neue Ausgabe bekommen, New Comics 194. Die hat's jetzt dann doch kurzfristig gegeben. Ich habe auch das gratis Comic-Tag-Heft nochmal bekommen, was ich ja schon hatte. Das habe ich jetzt tatsächlich an einen meiner Twitter-Follower einfach mal verlost. Der hat sich als erster gemeldet und der kriegt das jetzt. Das muss jetzt irgendwie nach Österreich geschickt werden. Aber da gucke ich mir heute die Ausgabe 194 an, nachdem ich ja beim letzten Mal schon das gratis Comic-Tag-Heft mir angeguckt habe. Dann habe ich die erste Ausgabe Tank Girl, Two Girls, One Tank. Die neue Reihe von Titan Comics. Dann relativ überraschend, ich hatte das gar nicht mitbekommen, die neue Ausgabe Battle Angel Alita. Und da eben die neue Reihe Mask Chronicle, da sage ich gleich nochmal ein paar Worte zu und dann natürlich das große Thema jetzt der letzten paar Wochen natürlich für einen DC-Fan wie mich, nämlich, dass Captain America ein Nazi ist. Nein, natürlich nicht, wir reden hier über DC Universe Rebirth. Was interessiert mich? Eine kurzfristige Änderung eines Superheldencharakters. Das geht mir so dermaßen am Arsch vorbei, der ist in 3 Heften sowieso wieder normal. Meine Fresse. Und als Klassiker gibt's heute das gratis Comic-Tag-Heft von Lucky Luke. Das hatte ich mir tatsächlich hinterher nochmal besorgt, weil ich gesehen hatte, dass der komplette Band ist, die Dalton-Ballade. Und da rede ich dann am Ende der Sendung nochmal drüber, das als Klassiker, obwohl es eigentlich eine relativ aktuelle Veröffentlichung ist, aber es ist halt ein wahnsinnig altes Comic. Dementsprechend wird das am Ende der Sendung dann als Klassiker in dieser Ausgabe besprochen werden. So, dann geht's hier nämlich los mit U-Comics 194, dieses Mal mit dem Untertitel Duck and Cover. Und das Cover deutet es schon an. Es wird so ein bisschen auf Donald Duck und oder Donald Duck und den Donaldismus eingegangen. Ich will gar nicht so großartig auf jede einzelne Geschichte eingehen. Ihr kennt das ja inzwischen schon. Ich gehe das einmal kurz durch, beschreibe das und weise so ein bisschen auf die Highlights hin. Mir hat die Ausgabe auch wieder ausgesprochen gut gefallen. Es sind auch viele neue Dinge dabei, die aber das Ganze gut ergänzen. Es sind so Science-Fiction-Geschichten dabei inzwischen, was ich ganz schön finde. Es sind sehr viele Interviews drin. Also normalerweise hat man so ein dickes Interview hier drin. Diesmal hat man gleich drei Interviews. Hier einmal mit Eduardo Risso, den ich jetzt so stilistisch gar nicht kannte, weil ich von ihm, glaube ich, bewusst noch nie Sachen gelesen habe. Also maximal irgendwie ein einzelnes Batman-Heft oder sowas, was er gezeichnet hat. Aber der hat ja vor allem eben auch mit Brian Azzarello eben auch 100 Bullets gemacht, aber das habe ich halt auch nie gelesen. Es ist auch viel Mac, Mock and Owl drin. So, glaube ich, zwei dicke Geschichten. Dieses Mal sind sie relativ versext, also so intensiv Geschlechtsverkehr hatten die Figuren in den bisherigen Geschichten noch nicht. Fand ich eine nette Abwechslung. Ed und Dead, A Wonderful World, was ich ganz witzig finde, so eine Allegorie aus Erwachsenwerden. Also als Kinder durften sie noch spielen und dann werden sie dann als Erwachsene in so eine Maschine gesteckt und müssen so die Prüfung überstehen. Und diese Maschine, wenn ihr das kennt, diese Maschine sieht aus wie die Eiermaschine aus der Sendung mit der Maus. Da gab es damals immer zu Ostern, da oben in der Ecke war immer ein Ei, beziehungsweise ein Huhn, was ein Ei gelegt hat. Und das ging dann durch die Maschine, wurde dann gewogen und gewaschen und durchleuchtet und so weiter und so fort. Und unten war dann entweder die Maus oder der Elefant und hat das aufgefangen. So ungefähr muss man sich das hier vorstellen. Auf vielen, vielen Seiten. Und dann aber auch mit einem, war, wie ich finde, schon ganz interessanten Ende für diese Geschichte. Dann sofort wieder ein neues Interview mit Pierangelo Boog, der also ein wahnsinniger Künstler ist, also richtig schöne Bilder. Ich hatte von dem, glaube ich, bewusst noch nie gehört, keine Ahnung. Sehr hochwertig und auch sehr, sehr anatomisch korrekt, und der hat auch das Poster in dieser Ausgabe zugesteuert. Sagt mir persönlich jetzt nicht zu, ist aber künstlerisch extrem wertvoll. Also das ist eben nicht so dieses cartoonige, was sonst in der U-Comics immer sonst drin ist. Und dann haben wir eben in der Mitte, was auch so ein bisschen so die Titelgeschichte ist von Steph Murschatz, direkt die Geschichte Entenhausen Underground, wo Steph Murschatz auf der Art eines Gonzo-Journalisten praktisch seine Reise zum Donaldisten-Kongress beschreibt und das Ganze zwischendurch also wirklich abdriftet ins Fiktive und ins Absurde. Super großes Highlight meiner Meinung nach, die Einbindung von Dr. Mark Benecke, der hier nochmal dann auch eine Figur wird. Es ist sehr abgedreht, aber es ist schweinewitzig. Also nur mal so als Beispiel, er trifft dann irgendwann auf Karl Barks und verwechselt ihn mit Walt Disney. Ah, ist mich beinahe zerlegt, also das ist richtig, richtig gut. Sehr coole Geschichte. Das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Highlight in dieser Geschichte, weil ich ja dem Donaldismus selber auch nicht fremd bin. Dann eine weitere Folge vom Comic-Kochbuch, also wo eben ein Kochrezept in Comicform dargeboten wird. Das machen die jetzt schon ein paar Mal oder haben die jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und ich finde das eine witzige Idee. Also dann hat man das sofort auch bebildert, was man mit dem Kram machen muss und so. Das ist sicherlich, also die Idee ist jetzt nicht unbedingt neu. Also damals die Kinderkochbücher waren genauso illustriert. Aber daraus ein ganzes Kochbuch zu machen, ist halt ziemlich cool. Dann ein drittes Interview mit Raymond Martin, keine Ahnung, der damals das U-Comics-Heft gegründet hat, der das damals ins Leben gerufen hat. Ist sicherlich für die Comic-Szene in Deutschland und auch für den Untergrund-Comic in Deutschland eine sehr wichtige Person. Also das muss man einfach auch neidlos anerkennen. Die Ansichten, die er hat, sind allerdings echt fragwürdig. Und ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass der aus einer anderen Zeit stammt. Also das muss man immer mit einem wachen Auge lesen. Also Leute auf keinen Fall verteufeln wegen ihrer Ansichten, aber der hat ein paar sehr, also sein Frauenbild ist wahnsinnig antiquiert. Also das ist, das fand ich also weitestgehend auch schwierig. Aber seine Rolle als Wegbereiter des Untergrund-Comics ist wahrscheinlich gar nicht hoch genug anzuschätzen. Ich sag mal so, man merkt, dass er in seiner Jugend oder vielleicht heute noch das ein oder andere Substänzchen zu sich genommen hat. Sei ihm gegönnt. Cliff Steele hat mich in dieser Ausgabe, also das von Christian Scharfenberg, im ersten Moment ein bisschen underwhelmed, weil ich gedacht habe, ja, so Jurassic Park mit Nazis ist ja nicht so großartig innovativ. Die Aussage da drin ist aber ganz witzig und er bearbeitet diese Thematik mit den Flüchtlingen ganz gut, aber dann eben auch diese besorgten Bürger, die hier ganz toll parodiert werden. Was mich allerdings ein bisschen irritiert hat, war, dass Cliff Steele hier so eine passive Rolle einnimmt. Normalerweise ist Cliff Steele ja wirklich, springt irgendwo rein und schießt alles kaputt und keine Ahnung. Und der ist hier also wirklich eher so Beobachter. Ist vielleicht aber zur Abwechslung auch mal gar nicht schlecht. Ja, und das war's eigentlich. Also es sind irgendwie zwei dicke Doppelseiten Mac, Mook und Owl dabei und auch irgendwie zweimal ein seltsamer Tag, was auch beides jeweils sehr coole Geschichten sind. Also ein seltsamer Tag ist sowieso immer eines meiner Highlights. Aber das beste Highlight kommt tatsächlich erst am Schluss von Bela Sobotke, eben das Crossover aus dem mit dem 50-jährigen Punk und Rocco. Ich will mal so sagen, ich fand die Rocco-Geschichten, diese kleinen Einseiter, die Bela Sobotke hier drin hatte, immer schon cool. Ich habe neulich einen Podcast gehört von Das Alles, wo Bela Sobotke zu Gast gewesen ist. Und ich habe mir tatsächlich die Tage den Rocco geholt. Keiner killt so schön wie Rocco. Den habe ich jetzt hier liegen, ich habe ihn noch nicht gelesen. Wenn das auch nur im Ansatz so witzig ist, wie seine Rocco-Einseiter, so muss man sagen, dann kann das ein großer Spaß werden. Ich hatte auch in dem Gringo-Mac, was es gegeben hat, hatte ich auch schon reingeguckt und da ist auch, glaube ich, eine Seite drin vom Rocco und das hat mir auch schon sehr gut gefallen und ich freue mich auf den Rocco. Und hier eben auch dieses total coole Crossover aus dem mit dem 50-jährigen Punk und Rocco. Richtig coole Idee. Ja, also wenn ihr das irgendwie Spaß daran habt, was ich hier gerade beschrieben habe, dann nehmt das Heft mal mit. Ist halt gewohnt hohe Qualität, also das ist, ich würde jetzt auf keinen Fall anfangen in irgendeiner Art und Weise, wenn mal eine Geschichte schwächer ist oder eine Geschichte mich irgendwie nicht so anfixt, zu sagen, das ist ein blödes Heft. Das haben Anthologien halt einfach so an sich, dass da mal eine Geschichte dazwischen ist, die man nicht so gut findet. Hier ist aber nichts dabei, was ich jetzt so pauschal sagen würde, dass mich das jetzt total abgestoßen hätte. Im Gegenteil, also das ist extrem abwechslungsreich und da wird sich sicherlich jeder was für sich finden, der ein bisschen ein Auge hat für Untergrundcomics und für all das. Genau. Dann geht's weiter mit der ersten Ausgabe von Two Girls, One Tank, der neuen Tank-Girl-Reihe, geschrieben von Alan Martin und dieses Mal komplett gezeichnet von Brad Parson. Der hatte ja bei 21st Century Tank Girl nur so einzelne Geschichten übernommen. Allerdings ist Parson wirklich meiner Meinung nach einer der Zeichner gewesen. Also der zeichnet einfach extrem cartoonig, aber dann auch extrem realistisch und detailreich und es ist halt einfach sieht einfach wahnsinnig cool aus. Muss ich es eben hier auspacken. So, eben Tank Girl auspacken. Ich würde gerne. Die Geschichte ist einfach, die Prämisse ist einfach total witzig, weil, was ist das, eine Kunsthändlerin kommt durch einen blöden Zufall an den Tank, an den Panzer von Tank Girl. Und sie ist offensichtlich ein ziemlich großer Fan und hat so eine kleine Identitätskrise und kommt dann irgendwie eines Nachts auf die Idee, sich doch auch den Kopf zu rasieren, sich genauso anzuziehen und dann eben Tank Girl zu imitieren, während Tank Girl, Booga und Barney in dem Fall einfach ihr eigenes Abenteuer erleben und vielleicht auch versuchen, den Panzer zurückzubekommen und dann einfach selber in eigene Probleme reinschlittern, um dann am Ende tatsächlich mit der Kunsthändlerin zusammenzustoßen und dann total verdutzt zu sein, weil sie sich so ähnlich sehen tatsächlich. Und ich glaube, dass am Ende wirklich sowas wie eine kleine Identitätskrise dabei rauskommen könnte, dass man dann hinterher vielleicht nicht mehr weiß, wer ist, und weil die beiden sich wirklich so ähnlich sind. Und in den Solicitations für die Serie stand halt eben auch schon drin, ob die Welt es überhaupt aushalten könnte, zwei Tank Girls zu haben. Sehr witzig. Es ist, wie gesagt, großartig gezeichnet, knallbunt, es ist sehr cartoonig auf der einen Art, aber wie gesagt, also ich find's dann aber auch wieder relativ realistisch gezeichnet. Durch die Bank weg sexy, also das darf es bei Tank Girl aber auch durchaus sein. Es ist aber in keinem Fall pornografisch, sondern die Gruppe sitzt am Anfang einfach irgendwo rum, säuft ein bisschen, raucht ein bisschen und Barney ist halt irgendwie halb nackt, weil, mein Gott, dann ist sie halt mal nackt, ne? Und Booga sitzt daneben halt auch nur in der Unterhose und man soll sich halt wegen so ein paar Brüsten halt nicht anstellen großartig. Die Ausgangssituation ist halt super witzig, weil eben jemand an den Panzer kommt, die eigentlich kein Anrecht auf diesen Panzer hat und damit natürlich auch nur Bullshit anstellt. Das kann also wirklich witzig werden. Es ist, mein Gott, es ist Tank Girl. Also ich habe in den letzten Jahren jetzt, ich habe glaube ich die letzten 3 oder 4 Volumes von Tank Girl auch gelesen aktuell in Heften, kenne allerdings zu wenig von den klassischen Sachen, da habe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf, aber die aktuellen Volumes, die letzten, also ich glaube auch Solid State Tank Girl und 21st Century Tank Girl und 21st Century war eher sowas wie eine Anthologie, aber die haben mir beide auch sehr gut gefallen und ich bin hier nicht enttäuscht worden. Ne? Ist erschienen bei Titan Comics, ist glaube ich 3 Hefte nur insgesamt, Das sind, glaube ich, keine 4 Hefte, sondern tatsächlich nur 3 in dieser Reihe. Mitnehmen. Also wenn ihr Tank Girl kennt, wenn ihr Tank Girl mögt, es ist halt nicht mehr Jamie Hewlett. Ich weiß nicht, warum Jamie Hewlett Tank Girl nicht mehr zeichnet, weil ich finde, dass, ja, ich bin halt auch ein riesiger Fan der Gorillas, aber immer unabhängig von Tank Girl, weil als die Gorillas damals aufgekommen sind, wusste ich halt nicht, was Tank Girl ist. Heute weiß ich das und ich finde einfach, dass der mal wieder ein Volume zeichnen sollte. Keine Ahnung, also bei 21st Century Tank Girl hat er, glaube ich, eine Geschichte gezeichnet oder 2 maximal und dann vielleicht noch ein Cover. Das war's dann und ich finde es wahnsinnig schade, dass der nicht so aktiv an dieser Serie mitarbeitet. Mitnehmen. Das ist definitiv großartig. Habe ich gar nicht mehr dazu zu sagen. Das war's schon. Das ist auch genügend. So, dann habe ich nämlich hier als nächstes Thema Battle Angel Alita Mars Chronicle. Battle Angel Alita ist eine Serie, die ich seit, boah, keine Ahnung, über 10 Jahren verfolge. Also weiß ich nicht. Ich kann nicht genau sagen, Alita gehörte immer zu meinem Comic-Leseverhalten dazu. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo es nicht irgendwann zwischendurch nicht mal für mich auch ein Battle Angel Alita Manga gegeben hat. Und die Nachfolgeserie, die zweite Serie, die auch weitaus ausführlicher gewesen ist als die erste, nämlich Battle Angel Alita Last Order, die ist jetzt kürzlich zu Ende gegangen. Ich dachte eigentlich auch, dass das ein guter Endpunkt gewesen wäre, zu sagen, okay, das war's jetzt. Es gibt nichts mehr zu erzählen, weitergehen, es gibt nichts mehr zu sehen, weil Alitas letzter Auftrag eben erfüllt worden ist. Dann wurde nochmal so ein bisschen eine Parallelstory erzählt, das verlief sich dann aber irgendwie auch so unter ferner Liefen, war auch nicht so besonders aufregend. Und ich hatte die Geschichte eigentlich abgeschrieben. Für mich war die Sache mit Battle Angel Alita einfach abgeschlossen. Ich hatte nicht gedacht, dass da nochmal was nachkommt. Und jetzt hatte ich diese Woche tatsächlich im Abo-Fach diese Ausgabe Mars Chronicle Nummer 1 und war ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, was wollen die jetzt noch erzählen? Was zur Hölle wollt ihr jetzt noch erzählen? Und man erzählt tatsächlich die Vorgeschichte. Yokos oder Alitas Kindheit auf dem Mars und setzt eben an irgendwo innerhalb dieses Krieges, der auf dem Mars stattgefunden hat. Da hat ja ein ziemlich schwerer Krieg stattgefunden und Yoko und Erika, also ihre beste Freundin, sind eben Kriegsweisen, würde ich sagen, haben beide auch nicht großartig Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Yoko vor allem deswegen nicht, weil sie irgendwie so aussieht wie so eine Zweijährige mit einem Cyborg-Körper und da eben vermutlich nicht allzu viel bei ihr hängen geblieben ist, was eben ihre Vorgeschichte angeht. Die Geschichte hat ein wahnsinniges Problem, nämlich das Problem eines Prequels. Denn Prequels beantworten oft Fragen, die man gar nicht gestellt hat. Alitas, Yokos Vergangenheit wurde eigentlich zumindest in den Elementen, die man gebraucht hat für die laufende Geschichte, auch erzählt. Das heißt, sie hat sich an ihre Zeit auf dem Mars erinnert, dieses ikonische Bild, wie sie mit Erika Hand in Hand auf dem Mars steht, das ist auch das Cover hier, das ist super ikonisch, aber das sind halt Antworten, die wir schon bekommen haben. Eigentlich müssen wir nicht wissen, was da irgendeiner Art und Weise passiert, wer sie ist und wo sie herkommt, weil das Dinge sind, die sind für sie nicht wichtig, für die Geschichte, für Alitas Geschichte eigentlich nie wichtig gewesen, sondern eigentlich eher vielmehr die Entwicklung, die diese Figur über den Verlauf von, ich glaube, fast 30 Bänden oder sowas dann eben auch durchgemacht hat. Und die 2, 3 Details aus ihrer Vergangenheit, dass sie eben auf dem Mars war, dort die Kampfkunst, Panzerkunst, glaube ich, erlernt hat, die Art zu kämpfen gelernt hat, das reicht. Also das sind Dinge, das musste man nicht alles nochmal erzählen. Es wird aber gemacht. Und außer, dass man halt eben so ein bisschen diesen Leidensweg erzählt, diesen Horror, den diese beiden Kinder auf der Flucht eben auch erleben, während um sie herum dieser Krieg tobt und diese sehr eingeschränkten Lebensverhältnisse auf dem Mars dokumentiert werden, weil das ist halt im Grunde genommen ein Wüstenplanet, auf dem die Leute halt mit wenig Rohstoffen und mit einer sehr, sehr kleinen Zivilisation eben unterwegs sind. Außerdem passiert da nicht viel. Und das ist also wirklich, also dafür, dass man das in irgendeiner Art und Weise in einem einzelnen Band erzählt hat, ist es zu wenig. Eigentlich hätte man diese Geschichte, so wie sie hier ist, als Side-Story immer mal wieder in so Rückblenden in der normalen Handlung von Battle Angel Alita, Last Order oder sowas, zeigen müssen, wenn man es so ausführlich hätte machen wollen, wie es hier gemacht worden ist. In der Geschichte ist maximal ein interessanter Twist drin. Also die beiden Mädels kommen eben in ein Waisenhaus, wo eben nicht nur Waisen, aber eben auch Kinder von, also eben in Sicherheit gebrachte Kinder unterwegs sind und da bildet sich natürlich relativ schnell auch eine Hierarchie, also ein Mädchen, was irgendwie vorgibt, die Prinzessin des Marses zu sein, die Mädels das aber irgendwie auch gar nicht glauben, sie sich aber trotzdem irgendwann zur Anführerin so ein bisschen herausstellt oder einfach dazu macht und die anderen Mädels so ein bisschen rumkommandiert. Und als dann irgendwann tatsächlich ja so ein bisschen die Katastrophe über die Mädchen hereinbricht, ist es aber dann tatsächlich Yoko, die dann über sich hinauswächst und die anderen rettet. Ansonsten hat das nicht so viel. Es ist wahnsinnig viel Universe-Building. Hier wird wahnsinnig viel erklärt, auch wie der Mars funktioniert, wie das Ökosystem da eben auch bereitgestellt wird für die Anwohner. Dafür ist der Autor, das ist wieder dieser japanischen Namen, Yukito Kishiro ist dadurch ja dafür auch bekannt, diese Welt dann auch wirklich im Detail zu erklären und auch Antworten auf Fragen zu liefern. Also andere Comiczeichner, andere Comicautoren würden das einfach so hinsetzen und würden uns zwingen, das zu akzeptieren. Und das Einzige, was halt die Geschichte zum Ende hin macht, also am Ende des Buches, gibt's dann auch so ein bisschen so Foreshadowing nach dem Motto, ja, diese Mädchen sind wichtig und sie werden noch eine wichtige Aufgabe haben, wo ich gedacht habe, ja, toll, weiß ich. Ich habe gerade 30 Bände davon gelesen, wie wichtig dieses Mädchen ist. Ne, das habe ich jetzt gerade in den letzten paar Jahren eben gemacht. Ich weiß nicht, warum mir jetzt gesagt wird, dass diese Mädchen wichtig sind. Das ist Foreshadowing. Foreshadowing hat ja eben die Idee, mir was zu präsentieren, was eventuell in der Zukunft passieren könnte, damit ich mir meine eigenen Gedanken, meine eigenen Hoffnungen dazu mache. Ich habe die Antwort doch bekommen. Ich weiß doch, was mit Alita, mit Yoko passiert. Ich brauche mir diese Frage nicht mehr zu stellen. Es ist irgendwie so ein bisschen pointless. Das ist so das, was ich der ganzen Geschichte so ein bisschen ankreide. Wer sollte das lesen? Wer hat Spaß damit? Es ist nichts Eigenständiges. Es ist kein Jumping-on-Point. Es ist nicht die Möglichkeit für jemanden, der von Battle Angel Alita noch nie was gehört hat, in diese Welt reinzukommen. Dann fangt wirklich bei Last Order an oder lest die Originalreihe, wenn ihr die nochmal irgendwo kriegen könnt. Eventuell habt ihr nochmal die Chance, diese Sammelbox zu kriegen mit der ganzen ersten Reihe. Die habe ich nämlich hier im Schrank stehen. Bin ich super stolz drauf. Ist mein absolutes Highlight in Richtung Manga. Diese, ich glaube, das waren 9 Ausgaben, 9-bändige Box eben mit der ersten Serie zu haben. Ist auch das Einzige in dieser Richtung, was ich besitze, weil das einfach wichtig für mich damals gewesen ist, auch diese Serie komplett lesen zu können. Fang damit an. Das ist zeitlos. Also Battle Angel Alita ist zwar schon auch teilweise um die 20 Jahre alt, wenn mich nicht alles komplett täuscht, ist aber wahnsinnig zeitlos. Und Last Order knüpft dann ja relativ nahtlos daran an. Eigentlich sogar noch 3 Minuten vor dem Ende. Also die erste Reihe endet ja auch wirklich definitiv und 3 Minuten vor dem Ende setzt dann ja Last Order an, um das Ganze dann noch weiter auszuerzählen und weiter auszuformulieren. Und wenn ihr da Bock habt einzusteigen, ist natürlich viel. Ich glaube, die Last Order Reihe ist auf 19 Bände gekommen, plus ein Kurzgeschichtenband, der auch ganz nett ist. Auch da werden eigentlich nur Hintergrundgeschichten erzählt. Und dieser Band ist da eben auch genau, geht genau in diese Kategorie. Es ist eben auch nur, ja, also selbst für Leute, die Battle Angel Alita gelesen haben, selbst für die ist es eigentlich nicht wirklich ein Muss, weil Fragen beantwortet werden, auf entweder die wir nicht gestellt haben oder auf die wir schon die Antwort eben kennen, und dementsprechend ist das nicht so wirklich interessant und spannend. Allerdings ist es schön, nochmal in diese Welt zurückzukehren. Die Zeichnungen sind brillant, die Action ist wirklich großartig, auch wenn das Charakterdesign, also da hat man in Alita selber schon wesentlich Besseres gesehen, gerade bei den Piraten, die eben diesen Krieg auch mit ausführen. Da hat man schon Figuren gesehen, die wesentlich überwältigender waren als das hier. Ist also auch jetzt nicht so bombenaufregend. So, es ist auch ganz nett geschrieben und es hat so diesen wahnsinnigen Zynismus, den die Reihe immer wieder hatte, so dieses, ja, so mit so ganz geschädigten Figuren, also die ganz, wo ganz klar ist, okay, die haben irgendwie ein Trauma erlebt und die fangen jetzt an, ihre Umwelt zu terrorisieren, und dieser Zynismus, dieses giftige fast schon, was die Originalreihe auch immer so ein bisschen ausgemacht hat. Alita ist ja nie wirklich, also die Reihe selber ist ja nie wirklich sorgsam mit seinen Charakteren umgegangen, im Gegenteil. Das war ja fast wie Game of Thrones, da konntest du deinen Lieblingscharakter, deinen Lieblingsnebencharakter in der nächsten Sekunde zerlegen und du hattest ihn praktisch verloren. Wie gesagt, und das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja außerdem auch noch, dass Yoko selber kaum irgendwas macht, also sie ist ja sehr passiv. Bis auf einmal, wo sie wirklich über sich hinauswächst, ist sie immer sehr passiv, also guckt immer so ein bisschen mit großen Augen eben in der Gegend rum, hat so ihren Schnullermund, ne, den man ja aus der Originalreihe auch kennt. Das ist so eben ihr Markenzeichen, dieser Schnullermund. Aber ansonsten lässt sie sich eigentlich von Erika eben über den Mars ziehen. Ich hoffe, dass sich das in einem zweiten Band nochmal ändert, dass da also ein bisschen mehr Aktives von ihr kommt, weil sie wahnsinnig passiv ist. Das ist ein absoluter Kritikpunkt. Also ich habe wahnsinnig viel Kritik an dieser Reihe. Vor allem, dass man sie einfach nicht hätte machen müssen. Ich werde es aber trotzdem lesen, weil ich Elita einfach nicht aus den Augen verlieren möchte. Ich liebe diese Figur. Und ein bisschen Vorgeschichte zu bekommen, ist immer noch besser, als gar keine Geschichten mehr mit ihr zu kriegen. Denn ich glaube, die Welt, in der sie lebt, ist zumindest, was diese Reihe angeht, interessanter als sie selber. Ist natürlich auch gemein dem Erschaffer gegenüber. So, trinke ich nochmal eben schnell einen Schluck. Ihr hört nochmal ein bisschen Musik und danach gehen wir auf unser Schwerpunktthema heute ein. Nämlich gleich geht's hier um DC Universe Rebirth Nummer 1. Übrigens, der beste Kommentar zu diesem Heft, den ich gekriegt habe, war: Boah, ich freue mich schon auf Ausgabe 2. You see Banana Man hopping over on the white hot sand. Here he come with some for me. Freshly taken from banana tree. Banana Man, me want the gun. Give me noble and a bonus one. Give me more for all me friends. This banana flow will never end. Do you want a banana? Peel it down and go. Do you want a banana? This banana for you. Tonight we dance all about the flame. Then we get to play spirit game. Spirit names we shout out loud. Shake the thunder from the spirit cloud. All these songbirds in the tree. Ja, dann geht's nämlich jetzt hier endlich weiter mit dem Thema der wahrscheinlich letzten Wochen. Vielleicht muss ich erstmal so ein bisschen den Status quo beschreiben und sagen, wo wir hier sind. Also wir sind an einem Punkt, wo das New-52-Universum definitiv geendet ist. Wir sind jetzt, also ich glaube, so wird man es irgendwann nennen, Post-Rebirth. Ich denke, weil solche Namen oder solche Zeitpunkte bekommen eben immer diese Namen. Und ich denke, an diesem Zeitpunkt sind wir jetzt, wenn auch gerade erst, ich glaube, zwei Wochen hinterher, sind, glaube ich, jetzt, oder wie viele sind jetzt erschienen? Ich glaube, 4 Rebirth-Ausgaben sind jetzt raus aktuell. Ich glaube, Superman, Green Lantern, Batman und da war noch eine 4. Ich bin mir gerade unsicher. Da waren Green Arrow, genau. Die 4 Ausgaben sind jetzt schon raus. Ich habe Superman schon gelesen und über Batman schon was gehört. Ich werde wahrscheinlich gleich im Anschluss noch ein bisschen was über Superman reden. Da habe ich nämlich gestern oder so noch ein Interview mit Dan Jurgens gelesen, was wahnsinnig aufschlussreich ist. Es ist so ein bisschen schwierig für mich, ja, eine Meinung zu finden, warum es jetzt diesen Relaunch, Reboot gegeben hat. Es war wahrscheinlich wirklich, um der Leserschaft nochmal zu sagen, hey, wir haben hier tolle Produkte, wir haben hier tolle Charaktere. Ja, wir haben eingesehen, dass wir hier Mist gebaut haben. Ich will mal jemanden zitieren, der da was zu gesagt hat. Und zwar habe ich einen Vortrag gesehen auf der 10. Republika von, Gunther Duck oder Dück, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der hat auf dem 10. Republika Veranstaltungsdingsi einen wahnsinnig interessanten und launigen Vortrag über Cargo-Kulte gehalten, aber eben nicht über die Cargo-Kulte, wo man sich jetzt denkt, okay, das sind irgendwelche Buschmenschen, die, denken, dass das moderne, zivilisierte Menschen Götter sind, sondern es geht also wirklich um Cargo-Kulte, also wie Menschen in der modernen Welt sich eben das Verhalten anderer aneignen und in irgendeiner Art und Weise adaptieren. Sehr, sehr interessanter, wahnsinnig launiger, witziger, unterhaltsamer Vortrag, kann ich nur empfehlen, ist in den Shownotes verlinkt und daraus spiele ich euch jetzt einfach mal eben dieses Segment ein. Bitteschön. Ich musste, das ist schon 25, länger her, ich bin ja schon länger, 1987 zur IBM ins Forschungszentrum und da war ein Kickoff. Ich wusste nicht, was ein Kickoff ist. Da war so ein älterer Mitarbeiter, der ist so alt gewesen wie ich jetzt, und hab gesagt, was ist denn ein Kickoff? Er hat gesagt, ja, weißt du, das ist wie bei den Graugänsen. Also, die werden ja als Wächter genommen. Und die, wenn dann ein Fuchs kommt und greift, kommt da, so schleicht einer rum, dann werden sie ganz wach und fangen an zu gackern, schreien. Und wenn er näher kommt, dann stehen sie so in Phalanx mit den Köpfen nach vorne, so die Hälse so schräg nach vorne. Und dann schreien sie und dann haut der Fuchs ab. Und wenn manchmal die Gänse zu viel Energie haben und es ist lange kein Fuchs gekommen, dann machen sie das aus Spaß. Das heißt, das Triumphgeschrei der Graugänse. Und das ist ein Kickoff. Man schreit einmal Triumph, ohne dass der Feind da ist. Ja, also der ist jetzt immer ohne die Konkurrenz und der Kunde und so, die stören da alle nicht. Dann sitzen die Mitarbeiter zusammen und sagen, we will win. Und das ist so schön. Wir haben es wenigstens mal gesagt. Ja, und hinterher wird dann gesagt, das ist einfach schwierig. Wir haben jeden Morgen gebetet. Wir sind auf den Tower gestiegen, haben alles gemacht, was man von uns verlangt hat. Aber es ist leider nicht eingetreten. Dann brauchen wir einfach ein neues Logo. Genauso fühle ich mich eben. Es ist also tatsächlich eher so wie eine, ja, also wir versuchen uns zu modernisieren, so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch dieses Heft eben, so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche zu werden und zu gucken, dass man sich mit dem auch wieder brüstet, was man bei DC hat. Ich gehe gleich im Einzelnen darauf ein, was ich damit meine. Und vielleicht gucken wir am Ende das nochmal drauf, ob das tatsächlich der Phönix aus der Asche ist. Wir werden es sehen. Worum geht's in DC Universe Rebirth? Die Geschichte wird aus der Sicht von Wally West erzählt, aber nicht dem Wally West, der New 52, sondern es ist der Pre-Flashpoint Wally West, allerdings ungefähr um 10 Jahre verjüngt, weswegen er hier eben auch mit seinem gelben Kostüm, also mit Kid-Flash-Kostüm, herumrennt. Das ist eben die Perspektive, aus der wir diese Geschichte sehen. Der Status quo ist allerdings ein anderer, nämlich die Geschichten, also es gab irgendwie 3 Geschichten, die ich da vorher verfolgt habe. Ich habe vorher verfolgt den Darkseid War von der Justice League. Ich habe vorher verfolgt The Final Days of Superman und ich habe verfolgt Superman, Lois und Clark. Das waren mit die 3 wenigen Serien von DC, die ich überhaupt noch gelesen habe. Und aus diesen 3 Serien haben sich 3 Dinge ergeben. Ich spoiler jetzt, also wer jetzt irgendwie der Meinung ist, er möchte dieses Heft noch lesen, er hat es noch nicht gelesen, keine Ahnung, ich spoiler das jetzt, also ist eine Spoilerwarnung, mehr kann ich nicht machen. Sowohl für Wonder Woman als auch für Superman, als eben auch für Batman haben sich Dinge extrem geändert. Und zwar, der New 52 Superman ist tot. Die haben tatsächlich den New 52 Superman gekillt, was ich eine wahnsinnig mutige Entscheidung finde. Also zu sagen, den Superman, den wir jetzt die letzten 5 Jahre hatten, den kippen wir einfach mal ins Klo. Der Post-Crisis spät 90er, Anfang 2000er Superman, der nach Convergence in die Kontinuität reingekommen ist, ist jetzt tatsächlich der neue aktuelle Superman für dieses Rebirth-Universum. Das ist mein Superman. Ich habe meinen Superman zurück. Er ist mit Lois Lane verheiratet, er hat einen Sohn, der jetzt eben Superboy werden wird. Ich habe meinen Willen bekommen. Also ich habe das bekommen, was ich wollte. Wir versuchen mal rauszufinden, ob das gut ist oder schlecht. das hat sich eben für Superman geändert. Also Superman ist tot und wir haben einen neuen, in Anführungszeichen, Superman. Für Wonder Woman hat sich vor allem geändert, dass Wonder Woman jetzt einen Bruder hat, was ich eine ganz interessante, also einen Zwillingsbruder hat, namens Jason. Und ich sage es extra so, weil es eben der mythologische Jason ist, nämlich wahrscheinlich der vom goldenen Vlies. Jason oder das goldene Vlies, das kennt man, ist glaube ich auch tatsächlich, entweder ist es griechische Mythologie oder ist es Popkultur, ich weiß es nicht. Aber Jason ist glaube ich tatsächlich eine mythologische Figur und das ist tatsächlich der Bruder von Wonder Woman aus einer Gesellschaft, wo eigentlich nur Frauen geboren werden. Ist ganz interessant. Ne? Wahrscheinlich deswegen auch verstoßen worden. Und das wird eben der Aufhänger für die neue Wonder Woman Serie werden. Und mit diesen drei Dingen, nee, gar nicht wahr. Und habe ich Batman gesagt? Batman habe ich gar nicht gesagt, ne? Batman ist mit der Prämisse aus dem Darkseid War herausgegangen. Man hatte uns ja versprochen, man würde den Namen des Jokers präsentieren. Einige haben schon so gesagt, ja, da hat man denn wirklich gesagt den Namen oder hat man Identität gesagt oder sowas. Ich habe extra nochmal in den Rebirth-Katalog reingeguckt. Man kann sich jetzt über Semantik streiten, tatsächlich, weil man hat gesagt, also Batman fragt in Justice League Darkseid War den Möbiusstuhl irgendwann, hey, sag mir den richtigen Namen des Jokers, und dann schweigt er kurz und dann hat ihm der Stuhl eben dieses Ding gesagt und er sagt, nein, das kann ich nicht glauben, das ist nicht wahr. Und man hat dann eben gesagt, ja, wir werden halt eben den Namen des Jokers revealen oder wir werden veröffentlichen, was Batman da tatsächlich erfahren hat. Und das ist jetzt Semantik, über die man sich streiten kann, denn was man halt eben rausgebracht hat, ist nicht der Name des Jokers, sondern eben den Fakt, dass der Joker, gibt halt eben nicht nur einen Joker, sondern es gibt drei verschiedene Joker. Und das ist eben die Idee hinter diesem Batman-Universum, was wir jetzt haben. Und das ist eben auch so der Einstieg in DC Universe Rebirth, wie Batman eben grummelig in seiner Höhle sitzt und eben auch überprüft. Man hat den klassischen, wer ist das, der Neil Adams Joker, hätte ich jetzt fast gesagt, vielleicht auch der Adam West Joker, keine Ahnung, mit dem lila Anzug und hinter dem, also ja, vielleicht ist es tatsächlich der Cesar Romero Joker, vielleicht kann man das so vergleichen, dann hat man den Joker aus The Killing Joke und dann eben den modernen Joker aus Endgame, alle auf diesem Bild, und das eben tatsächlich nicht nur eine Person ist, sondern eben drei verschiedene Personen, denn diese drei Personen sehen sich auch nicht unbedingt ähnlich, wenn man von der Schminke und den bunten Haaren eben mal absieht. Genau, und danach fokussiert sich das Heft eigentlich sehr schnell auf Wally West. Wally West weist ihn auch nochmal auf diesen Brief hin, den Batman eben am Anfang der New 52 bekommen hat, von Barry Allen aus dem Flashpoint-Event. Also Thomas Wayne hat ja in Flashpoint einen Brief an Batman geschrieben. Der ist am Anfang der New 52 noch zwei, dreimal erwähnt worden und danach komplett unter den Tisch gefallen. Und jetzt kommt dieser Brief wieder ins Spiel und weist Batman praktisch darauf hin, ja, es gibt noch eine andere Realität, es hat davor andere Welten gegeben, erinnere ich daran. Und den Rest, dann sieht man so ein bisschen, ja, wer ist Wally West, sein Bezug zur Speed Force, man kriegt nochmal einen kleinen Rückblick auf Flashpoint, auf die Crisis on Infinite Earth eben auch. Und das Ganze erinnert auf der einen Art sehr an Barry Allens Auftritt in der Crisis on Infinite Earth. Da ist er ja relativ zu Anfang eben auch immer mal wieder bei Batman aufgetaucht und hat versucht, andere Leute zu warnen, was ihm nicht gelungen ist. Daran erinnert es sehr stark und es erinnert an den Start der Final Crisis, an dem Barry Allen ja zurückgekommen ist. Weil dort, also wenn man sich das Heft anguckt, DC Universe Nummer 0, genau, was ja im Grunde genommen auch die nullte Ausgabe der Final Crisis gewesen ist, da ist es ja so, dass Barry Allen zurückkommt und dann eben auch das Ganze aus seiner Sicht erzählt. Ich will gar nicht so genau auf jede einzelne Seite eingehen, weil das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe mir Notizen gemacht, ich habe mich auf die Sendung vorbereitet, das muss schon einiges heißen. Es gibt eine ganze Menge Retcons, was ja im DC-Universum jetzt schon seit einer ganzen Zeit eben gemacht wird, ist eben auch darauf hinzuarbeiten, dass es die Teen Titans tatsächlich gegeben hat, und zwar die klassischen Teen Titans, weiß ich nicht, Dick Grayson, Wally West, Gott, ich weiß gar nicht, Aqualad und hast du nicht gesehen. Also die sind jetzt hier auch noch am Anfang, genau, dann Wonder Girl und Speedy, Aqualad, Kid Flash und eben Robin, die klassischen Teen Titans eben gegeben hat. Darauf wird ja im DC-Universum, vor allem in Titans Hand, sehr deutlich hingearbeitet. Es wird ja demnächst auch eine neue Titans-Serie geben, die eben genau diese Mannschaft hat, also die klassische Titans-Mannschaft im Grunde genommen, Wally West und Nightwing und so weiter und so fort. Das ist ein Punkt, der hier auch etabliert wird. Dann eine Sache, die mich also wahnsinnig fasziniert hat. Wally West trifft auf Johnny Thunder. Und Johnny Thunder ist ja die Identität eines klassischen JSA-Charakters. Der hatte damals diesen Jinn, diesen Thunderbolt. Und der ist eben klassischer Justice Society-Charakter. Und er sitzt also im Altenheim, Home for the Elderly, und wird also immer für verrückt erklärt, wenn er sich an die Zeit mit der JSA erinnert. Denn selbst in der DC-Kontinuität hat es das eben nicht gegeben. Und er erinnert sich aber ganz deutlich an seine Zeit im Zweiten Weltkrieg, wie er eben mit anderen kostümierten Helden ja auf der Seite der Amerikaner eben gegen die Nazis gekämpft hat. Und das finde ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Und das ist für mich auch sehr vielversprechend. Das ist sehr gut erzählt. Hat mich das wahnsinnig an die Watchmen erinnert, weil sein Team eben auch tatsächlich die Minutemen genannt wird. Das heißt, die JSA, die Justice Society, wird hier tatsächlich Minutemen genannt. Da war meine erste Assoziation schon, wie jetzt Watchmen, was soll das? Dann hat man direkt danach eine Szene, wo vermutlich ein Mitglied der Legion of Superheroes festgehalten wird. Da wird nämlich eben auf einen Ring hingewiesen. Ich kenne mich jetzt mit der Legion of Superheroes nicht so besonders gut aus, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, welche das ist. Keine Ahnung, ich würde jetzt spontan auf Saturn Girl hin tippen. Ich kann aber auch komplett falsch liegen. Dann gibt's eine schöne Szene mit Ryan Choi und Ray Palmer eben, dass Ray Palmer da auch den Mantel weitergibt an Ryan Choi und da der also praktisch die Nachfolge antritt. Dann eine sehr umstrittene Szene und auch zu Recht umstrittene Szene mit Ted Kord und Jaime Reyes, eben beide Blue Beetle. Die ist in mehreren Punkten problematisch. Ted Kord war bei seinem ersten Auftritt in der New 52 noch irgendwie 17 Jahre alt. Hier ist er eben ein mittelalter Mann. Das heißt, Geoff Johns macht einen so heftigen Retcon, dass es wehtut. Also hier wird einfach mal ein 17-Jähriger innerhalb von einem Fingerschnippen doppelt so alt gemacht. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil dafür kriegen wir dieses Bug-Raumschiff, was ja auch nicht umsonst an das Raumschiff von Night Owl erinnert, also hier wieder die Watchmen, sieht also auch stärker aus wie das von Night Owl. Und er spricht sich eben mit Jaime ab und Jaime sagt, ja, ich habe jetzt hier irgendwie noch was zu tun, ich habe noch Schule und so weiter. Und dann spricht Dr. Fate ihn an und das muss auch der originale Dr. Fate sein, Kent Nelson. Also eben nicht dieser Übergangs Dr. Fate, den wir jetzt in der Dr. Fate-Serie selber gehabt haben, sondern wirklich tatsächlich Kent Nelson. Und der sagt ihm dann eben, ja, der Scarabeus ist eben doch magisch. Ja, der Scarabeus war eigentlich immer magisch, so auf der einen Art und Weise. Man hat dann aber eben zusammen mit Jaime Reyes ganz gut erklärt, warum er das eben nicht ist, warum er eben technikbasiert ist. Und jetzt versucht man wahrscheinlich in der Zukunft zu erklären, wie das Ganze zusammenhängt. Ich finde, das ist ziemlich feige, weil man hat so viel Tolles damit erzählt. Man darf sich gerne mal von Linkara die Reihe Blue Skying angucken, wo er in, ich glaube, fast vier Stunden oder sowas die komplette Historie aller Blue Beetles durchdiskutiert und dann eben auch darauf hinweist, warum das eigentlich intelligent gewesen ist, am Ende zu erzählen, dass dieser Scarabeus-Symbiont, was auch immer, tatsächlich eben Alien-Technologie gewesen ist und eben kein magisches Artefakt und dass sich selbst die Dinge, die im Golden Age vielleicht magisch angemutet haben, trotzdem mit Technik erklärt werden können. Deswegen ist das zu Recht umstritten. Da bleibt einfach abzuwarten, was Keith Giffen, der die Serie schreiben wird, Blue Beetles, was der damit macht. Was ich ganz witzig finde, so eine ganz kleine Szene, dass Damian Wayne irgendwie steht, einen Geburtstagskuchen hat, er ist jetzt irgendwie 13 geworden. Das heißt, die Zeit im DC-Universum läuft eben auch tatsächlich weiter. Eine kurze Anwesenheit von Jessica Cruz, der neuen Green Lantern. Ich habe da schon gehört, dass dieses Green Lantern Rebirth-Heft extrem cool ist, weil es sich da eben tatsächlich auf Jessica Cruz und Simon Bass fokussiert, eben diese doch sehr neuen und noch Nachwuchs Green Lanterns eben vernünftig in dieses Universum einfügt. Und ich finde, Jessica Cruz ist tatsächlich, wenn nicht die beste Hinzufügung von Rebirth, eben die erste weibliche Green Lantern, die auch ein Mensch ist, finde ich super, finde ich absolut großartig. Ich mag diese Figur unendlich. Sie sollte so viel Liebe bekommen, das ist unfassbar. Dann gibt es eine Szene, die ich sehr kryptisch finde, irgendwie ein Charakter namens Jackson, der seiner Mutter halt verklickert, dass er schwul ist, wo ich denke, okay, was soll das, wer ist das, was macht das da drin? Ich keine Ahnung, ob das einer von den Ob das einer von den Bloodlines ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Da gibt es eine Szene, die mich persönlich wahnsinnig aufgeregt hat. Nämlich, dass Pandora tatsächlich gekillt wird on screen oder on panel gekillt wird. Das fand ich insofern einfach schade und das ist so ein bisschen auch so eine schlechte Entschuldigung für diese Figur. Nämlich, dass Pandora war eine Figur, die wahnsinnig viel Potenzial hatte. Man hat ja versucht, mit ihr auch zu erklären, dass sie soll ja angeblich schuld daran gewesen sein, dass dieses ganze Universum entstanden ist. Sie kommt ja schon in Flashpoint vor. Genau. Und da hat man nichts draus gemacht, im Gegenteil. Man hat sie halt wirklich mystisch aufgezogen. Sie war in jeder Ausgabe 1 irgendwo im Hintergrund zu sehen, der ersten und ich glaube der zweiten Welle der New 52. Da zumindest noch. Und hatte sich also in irgendeiner Art und Weise, hat sie das also beobachtet, war also überall omnipräsent und man hat also darauf hingewiesen, hey, diese Figur ist verdammt wichtig. Man hat nichts mit ihr gemacht, gar nichts. Diese Figur ist komplett im Nichts verschwunden und jetzt killt man sie einfach. Und ich war wirklich wahnsinnig enttäuscht. Weil damit hätte man mit dieser Figur viel mehr erzählen können, als nur dieses, ja, ich habe das Böse auf die Welt gebracht, ich habe eine Erbschuld, bla bla bla bla bla. Auch diese Trinity of Sin ist im Grunde genommen im Nichts verschwunden. Die Beziehung von Oliver Queen und Dinah Lance, Dinah Drake, ich weiß gar nicht, wie heißt sie aktuell, also Black Canary und Green Arrow wird angedeutet, die ist auch, soweit ich weiß, im ersten Green Arrow Heft auch schon wieder am Laufen, also die haben wieder was miteinander, was ich super finde. Dann gibt es einen neuen Charakter namens Mr. Oz. Dann gibt's noch eine schöne Szene mit Wally West und Linda Park. Die ist aber jetzt auch zu philosophisch, um die komplett eben tatsächlich hier durchzudeklinieren. Wally West besucht einfach nochmal einzelne Charaktere, gleicht ab, woher er sie kennt, wie sie sich verändert haben. Er trifft auf den New 52 Wally West. Was ich hier schön finde, ist, es ist eben tatsächlich nicht so, dass so wie bei Superman, dass Clark Kent aus der vorherigen Kontinuität im Grunde genommen die gleiche Person ist wie Superman aus der jetzigen Kontinuität, sondern hier ist es tatsächlich so, dass Wally West aus der New 52 der Cousin ist des alten Wally Westes und die beiden halt einfach nur den gleichen Großvater haben, nachdem sie halt benannt worden sind. Finde ich wahnsinnig geschickt, weil so braucht man halt eben nicht diesen Quatsch zu machen, irgendwie zu erklären, dass die beiden die gleiche Person sind, nur anders oder sowas, sondern ich finde das wirklich großartig, die Flash-Familie auch tatsächlich zu vergrößern. Und der Rest des Heftes ist tatsächlich Barry Allen und Wally. Barry erinnert sich plötzlich wieder an ihn, erinnert sich an die gemeinsamen Abenteuer, die ganze Kontinuität kommt zurück. Und jetzt kommt eben dieser umstrittene Part gegen Ende. Also einmal findet Batman diesen Smiley vom Comedian aus Watchmen mit dem Blutspritzer drauf, diesen Anstecker. Und am Ende wird eben auch ganz deutlich angedeutet, es wird nicht hundertprozentig gezeigt, nur es ist von Geoff Johns auch schon mehrfach bestätigt worden, Dr. Manhattan ist Teil des DC-Universums. Das ist auf so viele Arten einfach problematisch und als ich das Heft gelesen hatte und dann auch so die ersten Anspielungen auf die Watchmen eben tatsächlich gesehen habe, war ich schon extrem ungehalten und sauer. Also ich habe mich so genervt gefühlt, dass ich dachte, wieso macht ihr das, wieso weist ihr darauf hin, wieso wollt ihr das in eure Geschichte einweben, das macht keinen Sinn. Und dann am Ende eben auch diesen Reveal zu haben, Dr. Manhattan ist eben Teil dieses Universums. Und was ich halt im ersten Moment gedacht habe, war, dass er eben diesen Rebirth verursacht hat. Und da ist mir eingefallen, nein, er hat nicht nur diesen Rebirth verursacht, sondern er sagt hier am Ende von Watchmen, er möchte jetzt rausfliegen und selber Leben erschaffen. Wahrscheinlich hat er das DC-Universum überhaupt erstmal erschaffen. Das heißt, immer, wenn diese Hand ins Universum reingegriffen hat, was geändert hat, war er das, diese leere Hand. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Erstmal zu sagen, dass eine Figur dafür verantwortlich ist, dass es so düster und nihilistisch geworden ist und sich dann immer wieder auch im Ton verändert hat, also wo man sagt, okay, dass das Golden Age war noch so simpel und es waren noch so billige kleine Geschichten, dass das jemand ist, der mit Geschichten erzählen noch gar nicht so vertraut ist, also nicht so diese komplexen Universen erschaffen kann, dass es dann im Silver Age plötzlich so abgedreht und bunt wird, weil dann jemand sitzt und damit experimentiert, dass es dann in den 90ern so übelst brutal wird, weil jemand wütend wird darauf, dass es nicht mehr richtig funktioniert, davon sich aber in den 2000er Jahren nicht wirklich lösen kann, und dieses Universum dann wieder umstrickt und wieder ändert und dann wieder irgendwie an den Punkt kommt, wie er mit dem Universum unzufrieden ist und dann wieder reingreift, Sachen ändert und so weiter und so fort. Und das eben an einer einzigen Figur festzumachen, ist für mich einfach eine billige, schlechte Erklärung. zumindest so lange, wie es Dr. Manhattan gewesen sein soll. Ja, die Figur gehört DC, Alan Moores Arbeit an Watchmen war Work for Hire, das hat er im Auftrag von DC gemacht. Ich will auch gar nicht in diese Diskussion reingehen, Alan Moore und Before Watchmen und sein Erbe, blablub, ist alles Bullshit. Ich habe neulich irgendwo einen Kommentar von Marvel gelesen, die gesagt haben, also wenn wir sowas hätten wie die Watchmen bei uns im Angebot, wir hätten längst sowas damit gemacht, wir hätten die Figuren längst bei uns eingebaut. Was sie auch gemacht haben, also immer wenn irgendwie ein Autor, eine Autorin eine Figur dieser Art erfunden hat, dann sind andere Autoren hingegangen und haben die eben dieses große Konzept Marvel-Universum irgendwo eingewoben. Jetzt gibt's natürlich, ich habe da längere Zeit drüber nachgedacht, so auf den ersten Blick würden mir allerdings auch keine Figuren einfallen, die den Status haben wie eben die Watchmen bei DC. Deswegen stellt sich die Frage für Marvel vielleicht gar nicht, aber auch die Aussage, wenn wir sowas hätten, wir hätten das längst gemacht, sagt für mich vor allem aus, dass DC einfach keine Ahnung hat, was sie mit ihren Comic-Franchises überhaupt machen möchten. Was aber definitiv ein Fall ist, dass man bei DC an so Geschichten eben wie den Watchmen, wie dem Dark Knight Returns, dem Killing Joke festhalten möchte, weil das einfach Graphic Novels sind, die einen bestimmten Status haben. Wenn sie auch im Falle vom Killing Joke ein bisschen infamous sind, aber die haben halt einfach wirklich einen Status innerhalb der Comic-Geschichte und deswegen werden diese Geschichten immer wieder zitiert, in diesem Heft auch wieder Bilder aus dem Killing Joke kurz zu sehen, also eben der Joker mit dem Hawaii-Hemd, wird hier also auch wieder zitiert. Man geht also immer wieder zu diesen drei Geschichten zurück. Es sind immer genau diese drei Geschichten, zu denen man zurückkehrt. Und es ist wahnsinnig schade. Ich keine Ahnung. Das ist vielleicht einfach auch so dieses, ja, wir wollen vielleicht die Verkäufe dieses Trade Paperbacks, dieses Hardcovers nicht gefährden. Wir wollen, wie im Falle von Killing Joke, das Ganze vielleicht auch nochmal verfilmen. Oder, also sowohl The Dark Knight Returns als auch Watchmen sind ja auch verfilmt worden schon längst. The Dark Knight Returns eben im Falle eines Trickfilms. Ich find's also wirklich wahnsinnig schwierig, dass man sich nicht von diesen Figuren lösen kann, dass man nicht sagen kann, hey, wir erfinden für diese Figur was ganz Neues oder wir gehen mit dem weiter, was Grant Morrison in Multiversity eingeführt hat. Die haben den ja einfach machen lassen. Es gibt da eine Figur, die im Grunde genommen diese überspannende Position hat, die es Dr. Manhattan vielleicht auch haben könnte, aber diese Figur lässt man einfach brach liegen. Es gibt im DC-Universum einfach keine kosmischen Entitäten. Bei Marvel sind die komplett selbstverständlich. Da gibt es die Celestials, da gibt es Galactus, da gibt es dieses Living Tribunal, da gibt es Eternity, also diese Unendlichkeit selber, dieses lebendige Universum, hätte ich fast gesagt. Das sind Figuren, die sind da einfach ganz fest verwurzelt. Sowas gibt es im DC-Universum nicht. Und Morrison hat so eine Figur eingeführt mit The Empty Hand. Ich glaube, die Figur heißt auch tatsächlich so und hat versucht, eine Erklärung für diese leere Hand zu finden. Diese Entscheidung hat man Morrison aus der Hand genommen, indem man einfach hingegangen ist und gesagt hat, nee, also diese Empty Hand ist eben nicht dein Charakter, mach du deinen Scheiß alleine, interessiert uns nicht. Wir finden einfach eine andere Erklärung für unseren Empty Hand und jetzt ist es eben tatsächlich Dr. Manhattan. Es ist schade, es sind so viele verschiedene verpasste Chancen, die man einfach nicht wahrgenommen hat. Und das ist das, warum ich das so aufrecht, dass man hier Dr. Manhattan genommen hat. Man hätte mit einer kleinen Änderung hingehen können und hätte sagen können, okay, wir nehmen die Figur aus Morrisons Multiversity. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Es wäre tatsächlich ein Bösewicht. Vielleicht ist er hier vielleicht ist es ja die Gentry, die hier mit zu tun hat. Das wird ja auch nicht wirklich gezeigt oder angedeutet, also dass es in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zu Multiversity haben könnte. Danach sieht es einfach nicht aus. Vielleicht ist es ja die Überraschung, die Gentry ist das Böse, was das DC-Universum jetzt auch tatsächlich, dass das Prime-Universum angreift. Und Dr. Manhattan muss gegen die Gentry antreten. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Nur danach sieht's nicht aus, weil DC hat noch oft Dinge nicht erzählt, die vielleicht besser oder logischer gewesen sind. Beziehungsweise als Comic-Kritiker, was ich auch definitiv bin, weiß man ja sowieso immer, was besser ist. DC hat sich leider anders entschieden, wie ich hier feststellen musste. Um die Frage zu beantworten, ist es tatsächlich der Phönix aus der Asche? Ist es tatsächlich der Aufstieg dieses Universums, das ist wahrscheinlich eher der Phönix aus dem Einweggrill. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Wir werden sehen, wie lange diese Kontinuität hält, wie lange das noch Bestand haben wird, denn es ist erfahrungsgemäß so, dass DC sein Universum alle, 5 bis 8 Jahre rebootet. Und ich denke, diesen Schnitt haben wir jetzt auch eingehalten. Tatsächlich, die New 52 Flashpoint ist genau 5 Jahre her, circa. Und war eben auch im Sommer 2000 und Sommer 2011 und jetzt sind wir im Sommer 2016 und wir haben den nächsten Reboot. Ja, natürlich ist Rebirth ein Reboot, weil es halt Dinge anders macht als vorher. Ich bin gespannt auf Superman, ich bin gespannt auf den neuen Superman. Ich habe gelesen, Superman Rebirth Nummer 1, ich habe das schon an Major Spoilers getwittert. Das Heft hat für mich dieses gleiche fusselige, warme Gefühl, wie es auch, also dieses nostalgische Gefühl, wie es Hefte von Dan Jurgens aus den 90ern haben mit Superman. Da bin ich wahnsinnig gespannt. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf Wonder Woman, wo ich glaube, nächste Woche das erste Heft erscheint. Zumindest Wonder Woman Rebirth erscheint. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich darauf, was noch kommen könnte, welche Geschichten man noch erzählen könnte, außer den bereits angekündigten. Ich bin vorsichtig optimistisch. In DC Universe Rebirth hat eine ganze Menge interessante neue Prämissen und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was das sein könnte. Sollte man es als DC-Fan lesen? Unbedingt. Problem ist, die erste Auflage ist weg. Diese erste $3-Auflage, die ist komplett wegverkauft. Das Ding ist komplett ausverkauft. Ich habe wahrscheinlich auch noch eine der letzten wenigen Printausgaben bekommen. Ich bin ganz froh, dass ich das habe. Also First Printing, und es wird ein zweites Printing geben. Es wird eine Deluxe Edition geben mit besserem Papier. Also das Papier hier ist das ist total billiges Papier. Also sehr, sehr günstiges Papier jedenfalls. Also der hat nicht diese normale DC-Papierqualität. Das Cover ist ein bisschen anders als die normalen DC-Hefte. Wahrscheinlich will man da einfach nur ein bisschen bessere Ausstattungen auch liefern, noch ein bisschen extra Kram. Weil dieses ganze Heft hat nicht eine einzige Werbeanzeige, was ich total interessant finde. Und am Ende sind natürlich dann eben Preview-Bilder, also In-House-Ads für die neuen Serien, die kommen werden. Und das war es dann eigentlich auch. Und das haben sie zumindest hingekriegt, also komplett werbefrei dieses Ding halt rauszubringen. Fand ich okay. Also dieses Heft auch tatsächlich werbefrei zu machen und zu sagen, nee, wir konzentrieren uns auf die Geschichte. Wahrscheinlich, weil einfach auch jede weitere Seite sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hätte und Werbung da auch nichts mehr dran geändert hätte. Ja, als DC-Fan, der die aktuelle New 52 verfolgt hat und jetzt einfach auch da raus möchte, es ist vielversprechend, es hat Spaß gemacht, aber seid vorsichtig, es ist nicht das, was ich wollte, und wahrscheinlich ist es auch nicht das, was ihr wollt. Keine Ahnung, man muss sehen, wo DC mit dieser Geschichte hingeht, ob sich Geoff Johns dann wieder komplett in irgendeine Richtung verrennt, keine Ahnung. Also sich vor allem auch so verrennen, wie sie es momentan im Filmuniversum tun, aber das ist eine ganz andere Geschichte, da haben wir heute keine Zeit mehr für. Ich habe noch einen Klassiker zu besprechen. Da möchte ich also noch mal eben in 5 Minuten drüber reden. Ich habe mir noch nachträglich geholt vom Gratis-Comic-Tag die Ballade der Daltons. Vor allem deswegen, erstmal, weil es ein ganzer Band ist, also eine ganze Geschichte eben, ein ganzes Album, genau. Es ist eben die Basis für den Film Lucky Luke, sein größter Trick. Und Lucky Luke, sein größter Trick, ist, trotzdem es ein Western-Comic oder Western-Cartoon ist, einfach mein liebster Animations-Cartoon-Film ever. Ich kann immer noch den ganzen Film eben auch mitsingen und bin immer total begeistert, wenn dieser Film eben kommt. Und ich kannte den Comic dazu nicht, weil ich kenne sehr, sehr wenige Lucky Luke-Comics, weil am Ende des Tages sind es halt immer noch Western-Comics und ich bin echt überhaupt kein Western-Fan. Das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit auf diesem Podcast-Network auch schon mal das ein oder andere Mal angemerkt. Ich habe mit diesem Comic ein ziemliches Problem, weil der Film für mich so definitiv ist, dass ich am Anfang irritiert gewesen bin, wie bestimmte Dinge hier einfach nur angedeutet werden. Und das liegt aber, glaube ich, auch an der Veröffentlichungsweise, wie Lucky Luke damals erschienen ist. Und ich glaube, dass das auch eher in einzelnen Comic-Strips, also in wenigen Panels nacheinander und wenn überhaupt in einzelnen Seiten erschienen ist, weil genauso ist der Comic nämlich aufgebaut, dass also an jeder Einzelseite eben immer ein Abschluss und jedes erste Panel auf der neuen Seite ist dann immer der Start auch in eine neue Szene. Das heißt, diese sehr ausführliche Geschichte, wie sie im Film erzählt wird, die wird hier also nur angedeutet in ganz kleinen, wenigen Bildern. Die Dialoge sind schon ähnlich, nur es fehlt halt die ganze Bewegung, der ganze Witz, der ganze Slapstick, der in dem Film eben drin ist, der ist hier nicht drin. Ich habe jahrelang immer nach einem Beispiel gesucht für eine Comic-Verfilmung, die dem Comic überlegen ist. Und es wird immer gesagt, dass es das nicht gibt. Doch, das gibt es. Das ist der beste Beweis dafür. Es gibt irgendwann nämlich die Szene, dass die Daltons in die Durstwüste gehen, zum Schamanen Schlangenfeder, wie er, glaube ich, genau Schlangenfeder heißt. Der vergiftet die mit Pilzwasser oder Pilzpulver in dem Trinkwasser, was sie eben trinken. Und daraufhin folgt ja eben diese diese dicke Musical-Nummer in dem Film, also was richtig ausführlich, hier geht bestimmt 5 Minuten geht die bestimmt, ne, was irgendwann auch dazu führt, dass Joel Dalton eben tatsächlich wirklich wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein ja Big Band-Sänger, so Frank Sinatra oder sowas, dann tatsächlich dann eben dieses I am just a stranger in the night, ne, die Nummer da mit den Weihnachtsmännern, das wird hier nur angedeutet. Ne, also diese ganze Musical-Nummer ist viel ausführlicher im Film, weil man eben da auch die Möglichkeit hat, die Zeit auch hat, das zu machen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Film einfach dem Comic weit überlegen und beispielsweise auch, was diese Lorenfahrt angeht, die so total legendär ist, also purer Slapstick und richtig, richtig großartig, witzig, toll animiert, toll choreografiert, die Musik klasse, so diese Karussellmusik da im Hintergrund, wo die Daltons dann eben auf dieser in dieser Lore dann eben durch den Berg fahren, das wird hier nur angedeutet und die fahren einmal kurz runter, klatschen gegen die Wand und dann war es das schon. Später dann auch die Szene auf dem Rodeo und so weiter und so fort. Also ich war wahnsinnig enttäuscht, dass die Elemente auf der einen Art zwar drin gewesen sind, also jede Szene ist auch genauso drin, wie sie im Film ist, aber dass der Film es so viel besser macht, so viel ausführlicher. Also wirklich ein Beispiel, also wo ein Gag auch wirklich aufgebaut wird über Sekunden, die reiten halt irgendwann in eine Stadt rein und Averill guckt sich halt um und man sieht halt überall Grass City Saloon, Grass City Barbershop, Grass City Bank und so weiter und so fort. Und er guckt sich um und sagt, sieht aus wie Grass City. Ne? Aber als Kind habe ich mich da weggeäumelt, das war unfassbar. Das ist hier nicht drin. Die reiten in diese Stadt rein und einer von denen sagt, das ist glaube ich nicht mal Averill, sagt dann tatsächlich, ich glaube, das hier ist Grass City. Und im Film haben die so viel mehr da rausgeholt. Das ist wahrscheinlich eines der wenigen Beispiele, wo ich sagen muss, die Comicvorlage steht hinter dem Film zurück. Wenn ihr Lucky Luke-Fans seid, vielleicht seid ihr nicht der gleichen Meinung, vielleicht ist euch der Film vielleicht auch zu albern, kann ich sogar nachvollziehen, weil der Film ist wahnsinnig albern. Auch wahnsinnig anachronistisch, es ist eben keine Western-Geschichte mehr, also da sind halt Elemente drin, die in diesem Comic nicht vorkommen, die für den Film dann dazu erfunden worden sind, die dann doch relativ anachronistische sind. Eben beispielsweise wie diese sehr ausgiebige Musical-Nummer, aber das macht doch genau diese Faszination aus. Ich meine, das ist eine Traumsequenz, warum soll Joe Dalton nicht Sachen träumen, die es noch gar nicht gibt? Ja, das eben zum Thema Lucky Luke, da war ich also ein bisschen irritiert. Ja, das war mein Klassiker für heute. Hat es dir mal wieder gegeben, ist doch auch schön. Und dann ist die Sendung jetzt auch schon wieder fast vorbei. Nerd, Nerd, Nerd, Programmvorschau! Nächste Woche geht's weiter mit Herz der Würfel. Wenn das mit dem Termin so klappt, wie wir uns das vorstellen, spielen wir eine Runde Nobody is Perfect. Das gibt's nächste Woche. Die Woche danach gibt's wahrscheinlich die Sendung mit dem Nerd, also da hören wir uns wieder. Und dann die Woche danach, das ist dann der 26. Also wenn der nächste Woche ist der 12., dann ist der 19. ist wieder Sendung mit dem Nerd. Und am 26. ist König der Podcast und wir gucken einen Godzilla-Film, der König der Podcast. Welche Film gucken wir? Godzilla und die Monster aus Japan. Ich weiß es gerade nicht. Befehl aus dem Dunkel. Danke. Ja. Das wird unser nächster Godzilla-Film sein, den wir gucken. Ja. Ich habe noch ein paar Previews. Nämlich habe ich gehört über die Seite Planet Eternia hat es die Meldung gegeben, von Dark Horse gibt's nächstes Jahr einen neuen Sammelband, nämlich die He-Man and the Masters of the Universe Newspaper Strips. Das bringt Dark Horse eben raus. Ist schon vorbestellbar über Amazon. Kostet wieder so um die 20 Euro. Erscheint im Februar 2017. Habe ich schon bestellt. Dann wird es ein Crossover geben demnächst bei Image. Das ist angedeutet worden schon auf der Rückseite eines Heftes. Nämlich wird es ein Crossover geben. Spawn Savage Dragon. Da freue ich mich auch sehr drauf. Findet statt in Spawn Nummer 266 und Savage Dragon 217. Ist, glaube ich, jetzt im August soweit. Genau. Und dann von einem Verlag, wo ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben habe, wie der heißt, 4, 7, irgendwas, 6 Verlag oder keine Ahnung, Press, reiche ich nach, gibt's eine Reihe Neverland, eine sehr moderne und abgedrehte Version des, man spricht es wahrscheinlich Neverland, es ist geschrieben NVRLND, also eine sehr moderne Bearbeitung des Peter Pan-Mythoses, den ich also wahnsinnig vergöttere. Ich habe auch die neue Verfilmung vom letzten Jahr, glaube ich, gesehen, der einfach nur Pan heißt, mit Hugh Jackman als Bösewicht. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, also dann eben das als Pan.